Mondsüchtigen da draußen, mein Name ist Gordon von Project Moon Circle, feines Diego und HAVDE. Ihr hört die Sunday Evening Show mit Rick Collaire. This is the Sunday Eve Show with Rick Collaire. listening to the Sunday Eve Show. Listening to Sunday Eve with Rick Collaire. You get to hold on. You get to hold on. You get to hold on. Hold on. Hold on. Thank you. Pauli und ihr hört die Sunday Eve Show. Viel Spaß! This is Sebo and Matt Motor Michael, and you are listening to the incredible Sunday Eve Show with Rick Collaire. Check out our new EP on Darkroom Dubs, Don't Wanna Go to War. Heard not. Don't want to be afraid. I'm not. back and say there's a better way. Just sit, sit, don't you. Panic, Nick. I will speak, speak, now will fit, fit your sweet ego. Long time ago, addictive, you see. Wenn wir uns schon über Schläger und Stecker unterhalten, dann muss man auch nicht, dann musst du auch die Platte raussuchen. Ja. Ja. Ja, nee, muss ich nicht. Oder doch? Ja, ey, leg mal die auf. Okay. Wir können uns später, wir können uns nächstes Jahr über Schläger und Stecker unterhalten. Nur so zwischendurch. Nur so zwischendurch. Mach mal die. Die erste. Die ist geil. Ja. Ich hab doch nur eine in der Hand. Ja. Das. Ja, das ist. Das kenn ich. Ja, du hörst doch gar nichts. Ah, doch. Hörst du schon was? Na klar. Ich auch. Du musst mir auch jeden Gag wegnehmen, ey. Ich muss auch rauchen. Wo ist denn. Ja, ich muss auch rauchen. Wie bist du jetzt auf den Namen gekommen? Ich. Das Lied, welches jetzt folgt, ist mit Flowin' Immo. Oh, Entschuldigung. Ja. Jetzt geht gleich das Lied richtig los. Thank you. was ihm lieb ist und lässt sich fallen in die basslastige Deepness. Und schon schiebt es, fiebt es, piept es, gibt es, dies ist so wie es ist, lief es, nieb es, man sie trifft, bis eben schlief es tief und fest. Doch nun gibt es dir den Rest, der Buffer liefert miesen Blast, wie wenn man einen Riesen niesen lässt. Dann ist dir auch kein Attest, die Überzeugung felsenfest. Der Pop baut dir ein Nest, in dem du dich niederlässt. Oh, wieder und wieder, warm und weich, du spürst den Bass im Magen-Darm-Bereich. Andere Lieder sind kein Vergleich, so cool es auch ist, es bleibt ein heißer Scheiß. Singt Sun Proper aus Amsterdam. Yow! Dr. Proper hat mal in Jena gespielt und da haben wir das Liedchen aufgenommen. Eins kann ich dir sagen, der hört niemals auf. Nee, der hört niemals auf, nein. Wie ist es jetzt zu dem Text gekommen? Gut. The best way. Könnt ihr hören, dass der Bass weg ist? Wir könnten es im Vergleich, kannst du es ja nochmal ganz kurz, mal ganz für eine vielleicht. Es waren vier. Nö, ist schön fett. Ja? Ja, ja. How we doing? You love me too. Check it out. Wake up, Miss Fake, go. Wake up, Miss Fake, go. Wake up, go. Miss Fake, go. Wake up, Miss Fake, go. Smoke 'em if you got 'em. Flaunt it if you got it. Rock it if you bought it. But tuck it in your pocket. Not saying don't shine on, girl strut your stuff, but all the caking on and faking on, enough's enough. Wake up, Miss Fake, go. Wake up, Miss Fake, go. Wake up, Miss Fake, go. Wake up, Miss Fake, go. Ooh, we love to see you, but not the mask. It's lovely to feel you, but not the plastics and stones, I know. But sometimes a show, you know, the costumes and acting, it got to go. Wake up, Miss Fake, go. Wake up, Miss Fake, go. Wake up, Miss Fake, go. Wake up, Miss Fake, go. Crazy ideas, you think we have you. Do anything to make dudes grab at you. I wanna be doing you, but who wants the you in you? True. Leave the see-through suit, poolside to the fools. Wake up, Miss Fake, go. Wake up, Miss Fake, go. Wake up, Miss Fake, go. Wake up, Miss Fake, go. Now, wake up, Miss Fake, go. Wake up, Miss Fake, go. Wake up, Miss Fake, go. Wake up, Miss Fake, go. Now, now. Hi, this is Dobie, and you're listening to the incredible Sunday Eve Show with Rick Collier. Check out my new album, We Will Not Harm You, out now on Big Dada. Hey, this is Suki and Windisch, and you're listening to the incredible Sunday Eve show with Rick Collaire. And check out our first album, The Forest, on URSL Records. Ah. Hi, this is Clarion Norris. And you're listening to The Sandy Leaf Show and Let Your Body Talk. listening to Sunday Eve and Rick Collaire.

Hi, this is Dozem, and you are listening to the incredible Sunday Eve Show with Rick Olaer. Check out my new album, Origin, Orontronic. Dresden's best Sunday Eve show. Estes this is Kevin McKay from Glasgow Underground, and you're listening to the Sunday Eve Show with Rick Collier. Thank you. can't say more if I'm I feel like